Tage sind vergangen, dein Herz ist denn schon nicht mehr mein. Doch immer denk ich voll Verlangen, das Glück es konnte nicht größer sein. Am Abend auf der Heide, da küssten wir uns beide. Deine Lippen sprachen leis von Liebe, was keiner weiß, was einer weiß, nur ich. Am Abend auf der Heide, da küssten wir uns beide. Seit dieser Stunde dort zu zweien im Mondenschein bin ich nur dein und denk allein an dich.